1. Nachdem das gesamte Volk die Überquerung des Jordans erfolgreich beendet hat, wandte sich der Herr mit einer speziellen Anweisung an Josua. 2. Er befahl ihm, Zwölf Männer aus damit des Volks auszuwählen, wobei jeder der Zwölf Stamm durch genau einen Repräsentanten vertreten sein sollte. 3. Dies Männer sollten Zwölf Stein aus damit des Jordans nehmen, direkt von der Stell, und der die Priester unbeweglich standen, und sie am hütigen Lagerplatz tragen. 4. Daraufhin rief Josua die Zwölf Männer zusammen, die Zuvor aus den verschiedenen Stammen Israels für dies aufgebausgewollt hat. 5. Weis sien, wo der Bundslade eiers Gottes in die mit des Flusses zu gehen und Jules einen Stein auf die Schulter zu nehmen, die Gesamtzahl der Stamm zu symbolisieren. 6. Die Stein sollten als dauerhaftes Denkmal dienen, damit künftige Generationen nach der Bedeutung dieser besonderen Markierung fragen würden. 7. Die Antwort sollte lauten, dass das Wasser des Jordans vor der Bundslade des Herrns am Stillstand kam, weshalb die Stein ein Uige Erinnerung für das Volk Israel darstellen. 8. Die Israeliten befolgten Josuas Anweisungen exakt, entnahmen dem Flussbett Zwölf Stein und stellten sien ihrem Übernachtungsort dauerhaft auf. 9. Zusätzlich errichtet Josua Zwölf Stein mitten im Jordan und dem Ort, und dem die Priester mit der Bundslade gestanden hatten, wo sie bis zum heutigen Tag verblieben sind. 10. Die Priester, die Leid trugen, blieben so lange in der Mitte des Flusses stehen, bis all Anweisungen ausgeführt waren, die der Herr Josua für das Volk gegeben hat, woraufhin die Menschen den Übergang zügig wollen dieten. 11. Nachdem das gesamte Volk den Fluss sicher überquert hat, folgten die Priester mit der Bundslade des Herrn und nahmen erneut ihre Position an der Spitze der Menge ein. 12. Auch die Männer der Stamm Ruben und Gad sowie der Halbstamm Männer sogen kampfbereit vor den Israeliten her, genau wie Moses ihnen zuvor befohlen hat. 13. In einer Stork von etwa 40.000 bewaffneten Kriegen zogen sie unter der Aufsicht des Herrn in die Ebenen von Jericho, sich auf die bewusste Händen Kämpfe vorzubereiten. 14. An jenem Tag festigte der Herr Josuas Ansehen vor dem gesamten Volk Israel, so dass sie in Sitzens Lebens mit demselben Respekt behandelten, den sie zuvor Mose entgegengebracht hatten. 15. Kurz darauf sprach der Herr erneut zu Josua und gab ihm ein weitere Anweisung für die Priester. 16. Er befahl ihm, den Priestern, welch die Bundslade trugen, die Anweisung zu geben, das Flussbett des Jordans nun zu verlassen. 17. Josua gab diesen Befehl unverzüglich an die Priester weiter und forderte sie auf, dem Jordan herauf zu steigen. 18. Als die Priester, die Bundslade des Herrn trugen, dem Jordan stiegen und ihr fast das Trockenland beruhten, kurte das Wasser sofferten seinen Platz zurück und trat wie zuvor über die Ufer. 19. Das Volk stieg am zehnten Tag des ersten Monats dem Jordan herauf und schlug sein Lager in Gilgal auf, das am ostlichen Rand des Gebiets von Jericho liegt. 20. Die Zwölf Stein, die sie aus der Mitte des Jordans mitgebracht hatten, ließ Josua und diesem neuen Lagerplatz in Gilgal aufstellen. 21. Erklärt den Israeliten, dass sie ihren Kindern die Bedeutung dieser Stein erlauten mussten, wenn dies in der Zukunft danach fragen würden. 22. Sie sollten ihren Sohnen berichten, dass das Volk Israel den Jordan auf trockenem Boden überquert hat, was ein deutliches Zeichen gottlicher Macht war. 23. Denn der Herr, euer Gott, ließ das Wasser des Jordans vor euch austrocknen, bis die andere Seite erreicht hattet, so wie es einstem Schilfmeer für uns getan hat. 24. Dies Gesche, damit el Volke der oder die gewaltige Mark des Herrn erkennen und eurem Gott gegenüber ein Lebenslange erfurcht bewahrt.